Zu den Piloten, die am 6. August 1945 die Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima abwerfen, um die Japaner zur Kapitulation zu zwingen, gehörte auch der Amerikaner Claude Etherly. Angesichts der Auswirkungen der Katastrophe kommen ihm massive Selbstzweifel. Er findet keinen Frieden mehr und begeht absichtlich Straftaten, um schuldig gesprochen zu werden. Das Feature dokumentiert den Briefwechsel zwischen dem Luftwaffenmajor Etherly und dem Philosophen Günther Anders. Er wurde 1961 unter dem Titel Off Limits für das Gewissen als Buch veröffentlicht. Zero. Jetzt flammt ferne am morgendunklen Horizont, hinter dem Horizont, ein Licht von 500 Sonnen auf. Ein Feuerball und eine Säule aus Feuer schießen mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit in die Höhe. Blendend weiß zuerst, dann gelb und orangefarben und rot und Marengo und tiefviolett. Schießen in den Wolkenhimmel und immer höher, immer höher. Die berühmte Pilzform entsteht in einem 10-mal größeren Ausmaß, als man je zuvor gesehen. In allen Farben des Prismas. Three, two, one, zero. Vom Garten Eden und von der Atombombe. Eine Montage von Herbert Hofen. Aber ich sage, jetzt hat der Mensch die Hand ausgestreckt nach dem Sternenfeuer, nach dem Urfeuer des Universums. Und er hat diese zweite prometheische Tat genauso getan wie Prometheus selbst auch. Und jetzt ist er also mit einer ungeheuren Intensität daran, diese Geschichte zu zähmen. Oben auf dem Hut des Pilzes, der in ein paar Sekunden 3-4 Meilen im Durchmesser geworden ist und der noch immer höher steigt und größer wird. Oben auf diesem Hut des Pilzes ist die Wolke hellweiß, hellrosa, hellgelb. An der Unterseite wird sie immer dunkler. Über die Atomkraft. Und wir würden sagen, wir bitten den Herrgott, er möge doch die Menschen, besonders die Führenden, erleuchten, dass sie alles tun, damit diese gewaltige Atomkraft nur zu friedlichen Zwecken gebraucht werde und niemals missbraucht werde, um Menschenleben zu zerstören und die Kulturwerte zu verderben. We were ordered to go. Dritter Juni 1959. Lieber Herr Etherly, den Schreiber dieser Zeilen kennen Sie nicht. Sie dagegen sind uns, meinen Freunden und mir bekannt. Wie Sie mit Ihrem Unglück fertig oder nicht fertig werden, verfolgen wir, gleich ob wir in New York sitzen, in Wien oder Tokio, klopfenden Herzens. Nicht, weil wir neugierig wären, oder weil Ihr Fall uns medizinisch oder psychologisch interessierte, wir sind weder Mediziner noch Psychologen, sondern deshalb, weil wir damit beschäftigt sind, voll Angst und brennender Sorge damit beschäftigt sind, uns über diejenigen Moralprobleme klar zu werden, die uns allen heute den Weg verstellen. Technisiertheit des Daseins. Die Tatsache, dass wir ahnungslos und indirekt, gewissermaßen als Maschinenschrauben, in Handlungen eingefügt werden können, deren Effekte wir nicht übersehen und die wir, wenn wir die Effekte übersehen, nicht bejahen könnten, die hat unser aller sittliche Situation verändert. Die Technik hat es mit sich gebracht, dass wir auf eine Weise schuldlos schuldig werden können, die es früher, in der technisch noch nicht so vorgeschrittenen Zeit unserer Väter noch nicht gegeben hatte. Dies ist der erste Brief, den der Philosoph Günther Anders an den Piloten Claude Atherley schrieb. Durch einen Artikel in einem amerikanischen Magazin hatte er von dem Fall des Luftwaffenmajors Atherley erfahren. Als am 6. August 1945 amerikanische Flieger über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe abwarfen, saß auch Claude Atherley in der Maschine. Anders als seine Kriegskameraden konnte und wollte er sich mit der Entschuldigung, man habe nur einen Befehl ausgeführt, nicht abfinden. Tagsüber führte er als Angestellter und später als Verkaufsdirektor eines Erdölkonzerns ein ganz normales Leben, aber nachts quälten ihn Ängste und Albträume. Schuldbewusst stopfte er Geldscheine in Kuverts und schickte diese nach Hiroshima. Hinzu kamen ungezählte Briefe, in denen er sich abwechselnd bezichtigte und entschuldigte. 1950 begab er sich freiwillig für 6 Wochen ins Hospital nach Waco, Texas, um sich psychiatrisch behandeln zu lassen. Für die Ärzte im dortigen Militärkrankenhaus war er ein Patient unter vielen. Seine Schuld versuchten sie ihm auszureden. Um auf seinen Fall aufmerksam zu machen und öffentlich schuldig gesprochen zu werden, beging er verschiedene kleine Delikte. Er fälschte einen Scheck über eine minimale Summe, er beging einen Raubüberfall, nahm aber dabei nichts mit, er brach in Postämter ein, ohne Geld einzustecken. Er wollte schuldig gesprochen werden. Aber meistens wurde das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt, denn die Richter anerkannten die Verteidigungsstrategie der Anwälte, dass Atherley ein psychischer Kriegsinvalide sei. Zwischen 1954 und 1959 pendelte er zwischen Gerichtssaal und Kliniken hin und her. Als es ihm 1959 endlich gelang, die Öffentlichkeit auf seinen Fall aufmerksam zu machen, reagierte sie anders als von ihm erwartet. Sie verurteilte ihn nicht, sprach ihn nicht schuldig, sondern hatte Mitleid mit dem verrückten Piloten von Hiroshima. Sie wollen Ihre Ruhe haben. Your life is your business. Wir versichern Ihnen, dass wir Indiskretion genauso wenig lieben, wie Sie es tun, und wir bitten Sie um Verzeihung. Aber in diesem Falle ist Indiskretion leider unvermeidlich, ja sogar geboten. Ihr Leben ist auch unser Business geworden. Da der Zufall, oder wie immer wir die unbestreitbare Tatsache nennen wollen, es gewollt hat, Sie, den Privatmann Claude Atherley, in ein Symbol der Zukunft zu verwandeln, haben Sie kein Recht mehr darauf, sich gegen unsere Indiskretion zu verwahren. Dass gerade Sie und nicht irgendein anderer unter den Milliarden Zeitgenossen zu dieser Symbolfunktion verurteilt worden sind, das ist Ihre Schuld nicht. Und es ist gewiss entsetzlich. Aber es ist nun einmal so. Für uns ist die Tatsache, dass Sie mit dem Geschehenen nicht fertig werden, tröstlich. Das ist sie für uns deshalb, weil sie beweist, dass Sie den Versuch machen, dem damals nicht vorgestellten Effekt Ihrer Tat nun nachträglich doch noch nachzukommen. Weil dieser Versuch, auch wenn er scheitert, ein Zeugnis dafür ist, dass Sie Ihr Gewissen haben wachhalten können, obwohl Sie einmal als Maschinenstück in einen technischen Apparat eingeschaltet gewesen und in diesem erfolgreich verwendet worden waren. Und da Sie dazu imstande waren, haben Sie damit bewiesen, dass man dazu imstande ist, dass unser einer dazu gleichfalls imstande sein muss. Und das zu wissen, und dieses Wissen verdanken wir eben Ihnen, das ist für uns tröstlich. Als Günther Anders seinen Briefwechsel mit Claude Atherley aufnahm, befand sich dieser wieder einmal freiwillig in der psychiatrischen Klinik von Waco. Schon zu dieser Zeit versuchte das Militär, ihn unter seine medizinische Kontrolle zu stellen. Was nicht leicht war, denn schon 1947 hatte sich Claude Atherley ausmustern lassen. Ich habe vor vielen pazifistischen Gruppen in den meisten der Staaten der USA gesprochen. Und die Wichtigkeit des Abbruchs der Atomrüstung, der Atomtests und der Atomarsenale betont. Gelegentlich gab es Fernsehsendungen mit führenden Kirchenmännern und mir. In unseren Schulen und Universitäten bin ich unerwünscht. Erst im vorigen Monat hat General Twining, der Stabschef unserer Luftwaffe, versucht, mich ins Walter Reed Hospital in Washington überführen zu lassen. Seine Begründung war, mir bessere Behandlung zuteilwerden zu lassen. Mein Arzt verweigerte diese Überführung. Er wusste ebenso gut wie ich, dass General Twining nichts anderes im Sinn hatte, als weitere Publicity über mich und mein Problem zu verhindern. Denn ich und mein Problem stellen nicht gerade eine sehr gute Publicity für die Armee dar. Sie wären sehr glücklich, wenn Sie mich dazu bringen könnten, meinen Mund zu halten. Gott sei Dank vertraut mir mein Arzt. Und er erlaubt mir zu arbeiten und meine Überzeugungen hier im Hospital niederzuschreiben. Die Menschheit hat jetzt einen neuen Brennstoff. Jetzt erhebt sich die Frage, wie viel von dem Brennstoff ist da? Die bekannten Lagerstätten, wie umfangreich sind die? Wie lange kann man damit arbeiten? Nun, ich kann Ihnen die amtliche Mitteilung der Vereinigten Staaten und auch der UNO-Kommission, die sich damit beschäftigt, machen. Die jetzt bekannten Lagerstätten auf der Welt, es gibt noch viel mehr, die sind noch nicht rausgeholt, die jetzt bekannten reichen aus, um den jetzigen Energiebedarf der ganzen Welt für 10.000 Jahre zu decken. Seit Mitte der 50er Jahre reiste Leo Brandt, Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsministerium von Nordrhein-Westfalen und später Verwaltungsratsvorsitzender der Kernforschungsanlage Jülich, durch die Republik und schwärmte von den Möglichkeiten der Atomenergie. Am 30. Mai 1956 trat er bei den Kölner Mittwochgesprächen im Wartesaal des Hauptbahnhofs auf und pries die Thesen des Journalisten Gerhard Löwenthal, der gerade ein Buch geschrieben hatte, Wir werden durch Atome leben. Es gibt Völker mit unendlichem Hunger. So, diese Menschen kriegen jetzt Elektrizitätswerke hingestellt, in die per Flugzeug jedes Jahr 100 bis 200 Kilo gebracht werden. Sie werden in den Urwäldern Südamerikas, in riesengroßen Urwäldern, werden Städte gegründet werden. Die werden so gegründet, man fliegt erst mit einem Hubschrauber auf eine Lichtung in den Wald, macht eine kleine Landebahn, landet mit etwas größeren Flugzeugen, bringt alles, was notwendig ist, um ein Elektrizitätswerk zu bauen, zum Beispiel ein kleineres, mit Flugzeugen dorthin, setzt zum Schluss 50 oder 100 Kilo Uran-235 ein und hat dann von innen heraus alle Möglichkeiten, die Sache zu kultivieren. Gerne würde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir den Physikern vertrauen? Ich meine, würden diese ihre weitere Arbeit vertagen, um dadurch die militärischen und politischen Machtorganisationen lahmzulegen? Wären sie bereit, auf ihre erste Liebe zu verzichten? Alle finanziellen Forschungshilfen, alle Laboratorien und Regierungshilfen aufzugeben und zusammen einen vertrauenswürdigen Verwalter und Wächter ihrer Erfindung zu fordern? Wenn sie dazu imstande wären, dann wären wir sicher. Goodbye for now. Ihr Freund Claude R. Etherly. Sie fragen mich, ob die Physiker die moralische Kraft aufbringen werden, auf ihre erste Liebe zu verzichten. Schwer, diese Frage zu beantworten. Gewiss gibt es einige, die das vielleicht tun werden. Aber immer werden wir doch auf andere gefasst sein müssen, die unfähig oder unwillig sein werden, sich das Ausmaß der Effekte ihrer Tätigkeit wirklich klarzumachen. Natürlich ist es absolut notwendig, so viele Wissenschaftler wie möglich zu erreichen. Ich bin zum Beispiel in Kontakt mit einigen der Göttinger. Das sind die 18 Physiker, die den Mut hatten, die Öffentlichkeit über die Implikationen der Atomrüstung zu belehren und die es riskieren, sich bei Adenauer unbeliebt zu machen. Allerdings reicht es nicht, sich darauf zu beschränken, diese Berufsgruppe zu beeinflussen. Wissenschaftler sind auch nur Leute und zumeist moralisch nicht überdurchschnittliche. Leute, die von der öffentlichen Meinung umgeben, getragen, ermutigt oder eingeschüchtert werden. Deshalb ist es genauso dringlich, wenn nicht sogar noch dringlicher, die gesamte Atmosphäre zu verwandeln, die Mentalität aller, die öffentliche Meinung, in der und mit der die Atomwissenschaftler nun einmal leben. Die in diesem Aufruf unterzeichneten Wissenschaftler verfügen aber nicht über eine ausreichende Kenntnis der politischen und militärischen Zusammenhänge. Und sie sind insbesondere nicht verantwortlich für die Sicherheit der Bundesrepublik und für den Schutz Europas gegen einen sowjetischen Überfall. Die NATO-Strategie beruht auf dem Grundgedanken von Schwert und Schild, bezogen auf den großen, gemeinsam zu verteidigenden Raum beiderseits des Atlantik. Das Schwert wird hierbei durch die modernen Kern- und Fernwaffen dargestellt. Diese befinden sich in erster Linie in der Hand des Staates, der die ausreichenden finanziellen Mittel und die Möglichkeiten zu ihrer Entwicklung und Produktion besitzt. Das sind die USA. Das Schwert dient vornehmlich der Abschreckung gegenüber jedem nur möglichen Angreifer und ist damit ein entscheidendes Mittel zur Erhaltung des Friedens. Sollte aber dennoch eine Aggression erfolgen, so können die Schwertwaffen in einem kraftvollen Gegenschlag den Angreifer an der Weiterführung des Kampfes hindern. 30. August 1959. Lieber Claude, nein, ich finde es nicht sonderbar, dass wir einander so nahe sind, trotz der weiten Entfernung, die uns zu trennen scheint. Wenn Armeen trotz der Tausende von Meilen, die zwischen ihnen liegen, einander erreichen können, dann haben Freunde zu zeigen, dass sie von räumlichen Entfernungen genauso wenig abhängen wie Feinde. Also fahren wir fort, unsere Ferngeschosse der Freundschaft einander zuzuschießen, um denen, die erfinderisch sind, nur um zu zerstören, zu beweisen, dass wir genauso fähig sind, den Raum zu vernichten wie sie. Das Boot ist ungefähr 330 Fuß lang und hat eine Wasserverdrängung von über 3000 Tonnen. Die Raumgrößen sind verblüffend. Ich bin hier in der Mannschaftsmesse, das ist ein großer, freundlicher Raum. Besondere Beachtung schenkte man der Innendekoration und der Auswahl der Farben. Wenn man auch wahrscheinlich nicht sagen kann, dass man hier komfortabel und in Zurückgezogenheit wohnen kann, so ist das doch eine wesentliche Verbesserung verglichen mit U-Booten alten Typs. Hier stehen mehrere Radioapparate, sogar ein Fernsehapparat. Daneben die Leinwand für die täglichen Filmvorführungen. Die Musik, die Sie wahrscheinlich hören können, kommt aus einem Musikautomaten. Man sagt mir, dass alles elektrisch gekocht und gewaschen wird und mit automatischen Maschinen. Die erforderliche Elektrizität wird auch durch den Atomreaktor erzeugt. Mit der Menge der auf dem U-Boot erzeugten Elektrizität könnte man eine Stadt von 30.000 Einwohnern versorgen. Die Nautilus war das erste durch Atomkraft angetriebene U-Boot. In den 50er und 60er Jahren wurde es von den Amerikanern wiederholt auf Rekordjagd geschickt. Am 3. August 1958 erreichte es nach dreitägiger Fahrt unter dem Polareis als erstes Wasserfahrzeug den Nordpol. Die Nautilus diente allein Propagandazwecken. Dementsprechend umfangreich waren die Nachrichten über dieses U-Boot. Mit der Nautilus demonstrierten die Amerikaner militärische Stärke und zeigten, wohin die Nutzung der Atomkraft führen könnte. Die zum Antrieb nötige Energie liefert das Stück Uranium von der Größe eines Golfballes. Das Gewicht dieser Energiequelle beträgt ganze 2 Pfund. Und diese 2 Pfund Uranium entsprechen 1.700.000 Liter Brennöl oder 3.000 Tonnen Kohle. Mit dieser kleinen Menge Uranium als Energiequelle kann die Nautilus um die ganze Welt fahren, bevor das Uranium ersetzt werden muss. August 1959. Lieber Herr Anders, die Bob Hope Productions haben mich darum gebeten, einen Vertrag für einen Film über mein Leben zu unterzeichnen. Das werde ich tun, vorausgesetzt, dass Sie mir garantieren, meine Überzeugungen zu vermitteln und meine Stellungnahme den Problemen gegenüber, die so eng mit den allgemeinsten Weltproblemen zusammenhängen und die uns beide so tief bewegen, nicht zu verfälschen. Nun brauche ich Ihre Hilfe, um in Kürze ein Programm oder ein Thema zu skizzieren, aufgrund dessen die Produzenten unsere Ziele und unsere Glaubenssätze vermitteln könnten. Sie beabsichtigen, mich dann mit dem Film auf eine Welttour zu schicken. Lieb wäre es mir, wenn ich Sie da mitnehmen könnte. Ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich viel zustande bringen könnten. Ich werde Sie benachrichtigen, ehe ich einen Vertrag unterzeichne. Ehrlich gesagt, bei dem Gedanken an das Bob-Hope-Angebot, das Sie erhalten haben, ist mir nicht ganz wohl zumute. Ich habe jahrelang in der Gegend von Hollywood gelebt und ich kenne die Prinzipien, richtiger die totale Prinzipienlosigkeit der Filmproduzenten. Ist ein Mann, gleich ob Autor, ob Schauspieler oder was auch immer, erst einmal von einer Filmgesellschaft geschluckt und ist er erst einmal für sein Geschlucktwortensein gut bezahlt, dann wird er von dem Produzenten als Eigentum beansprucht, als ein Stück, mit dem nach Belieben umgegangen werden kann. Und selbst wenn Sie ausreichende Erfahrung hätten und gewitzt genug wären, um die Bedingungen zu formulieren, unter denen Sie bereit wären, Produktionseigentum zu werden, Sie, die Produzenten, finden stets einen unvorhergesehenen Weg, um diese Bedingungen vage auszulegen oder sogar zu brechen. Sie als einzelnes Individuum könnten kaum einen Kampf aufnehmen, denn Ihr Kontrahent wäre nicht gleichfalls ein Individuum, sondern eine ungeheure kommerzielle Unternehmung, gegen die juristisches Vorgehen wenig Aussicht auf Erfolg böte. Und nehmen wir selbst an, diese Chancen wären nicht gleich null. Hat die Verfälschung erst einmal stattgefunden, dann wäre der Schaden durch die Zirkulation des Films bereits angerichtet und selbst dann wäre er angerichtet, wenn man sie wegen Kontraktbruches entschädigen würde. Und das ist noch nicht einmal der Hauptpunkt. Sie sind nun einmal eine wirkliche Figur in der wirklichen geschichtlichen Situation von heute. Und was Sie wünschen, ist von wirklichen Menschen, die wirkliche Entscheidungen treffen, ernst genommen zu werden. Nicht von Moviefans, die sich durch Fiktives amüsieren lassen wollen. Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen, dass Sie, der wirkliche Mensch, in einen hübsch lächelnden Schauspieler verwandelt werden könnten, also in eine harmlose Figur, die nicht dem Ernst der Wirklichkeit zugehört, sondern der Welt des bloßen Scheins. Ich war kürzlich in Kalifornien, da ist eine große Wüste gewesen, die hat man bewässert, man hat da vier Ernten, die Amerikaner sagen, Gottes eigenes Land, ein Reichtum sondergleichen. Daneben sind noch riesige Wüstenstrecken, ist aber gar kein Wasser mehr da, das Wasser von dem Colorado-Fluss ist schon alles verbraucht. Was wird man machen? Man wird solche großen Elektrizitätswerke ans Ufer bauen und wird damit diejenigen Energien haben, um das Salz aus dem Meerwasser herauszuholen, auf dem Wege der Verdampfung natürlich, und damit hat man dann die Möglichkeit, weitere große Wüstenstrecken urbar zu machen und einen ganzen Eden daraus zu machen. Also, das geht jetzt in der Welt vor sich. Daraus folgt eindeutig, dass die Radioaktivität in Luft, Wasser, Boden und so weiter jetzt ansteigt. Wir sind wohl darin einig, dass deine Geschichte geschrieben werden muss. Dies ist deine heutige Aufgabe. Eine Aufgabe, die, obwohl heutig, nicht für heute ist, sondern für morgen. Ich bin froh darüber, dass du dich bereits daran gemacht hast, ein paar Dinge aus deinem Leben zu notieren. Bitte fahr fort damit. Übrigens sah ich die Besprechung eines Bob-Hope-Films, der einfach reiner Unsinn sein muss. Ich fürchte, den Mann können wir nicht in Betracht ziehen. Mein Hiroshima-Buch ist nun erschienen. Ich werde meinen Verleger darum bitten, dir sofort ein Exemplar zu schicken. Natürlich ist es deutsch geschrieben. Ich weiß, du kannst es nicht lesen. Nimm es bitte als ein Symbol. Und rechne auf meine Freundschaft. Verzweifle nicht und vergiss niemals, du hast mehr Freunde in der Welt, als du weißt. Dein Freund Günther. Marie-Louise Kaschnitz, Hiroshima. Der den Tod auf Hiroshima warf, ging ins Kloster, läutet dort die Glocken. Der den Tod auf Hiroshima warf, sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich. Der den Tod auf Hiroshima warf, fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab, 100.000, die ihn angehen nächtlich, auferstanden aus Staub. Für ihn. Nichts von alledem ist wahr. Erst vor kurzem sah ich ihn im Garten seines Hauses vor der Stadt. Die Hecken waren noch jung, die Rosenbüsche zierlich, Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war das nackte Vorstadthaus, die junge Frau, die neben ihm stand, im Blumenkleid, das kleine Mädchen an der Hand, der Knabe, der auf seinem Rücken saß und über seinem Kopf die Peitsche schwang. Sehr gut erkennbar war er selbst, vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht verzerrt vor Lachen, weil der Fotograf hinter der Hecke stand. Das Auge der Welt. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Only a Japanese surrender will stop us. Oktober 1959. Lieber Günther, ich war wieder für 2 Wochen eingelocht, nachdem ich mich etwas zu energisch darüber beschwert hatte, wie das Hospital geführt wird und darüber, dass ich weiterbleiben muss. Wenn ich eingelocht bin, ist es nicht so einfach, Briefe hinaus zu befördern. Ich bekomme noch immer Berge von Briefen aus Japan. Die meisten der Schreiber ermutigen mich, nach Japan zu kommen und die jungen Japaner in ihrem Kampf gegen atomare Waffen zu führen. Ich bin, weiß Gott, weit zurück mit meinen Antworten an alle die Leute, die mir schreiben. Ich versuche immer denjenigen Leuten, die an den Problemen von heute interessiert sind, zu antworten und sie dazu zu ermutigen, mit denjenigen, die den Ausbruch von Atomkriegen zu verhüten suchen, in brieflicher Verbindung zu treten. Well, we saw a clear city, some 30-odd thousand feet below us. Die Air Force hat wieder einen Brief an das Hospital geschrieben. Sie fragt nach meinem Zustand und ob sie irgendetwas für mich tun könnte. Das macht mir etwas Sorge. Ich fürchte, sie könnte versuchen, mich, wenn ich dieses Hospital verlasse, in ihr Hospital herüberzuholen. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass mein Arzt mich jetzt nicht entlassen will. Er hat vor, einen Versuchsurlaub für mich zu arrangieren, sodass ich auch, wenn ich das Hospital verlasse, unter seiner Kontrolle bliebe. Oft denke ich, ob es nicht vielleicht irgendetwas hier in den United States gibt, was du brauchen könntest und was du in Europa nicht bekommen kannst. Wenn es sowas gibt, lass mich das bitte wissen und ich schicke es dir dann nach der Entlassung. Gewiss werde ich vor Weihnachten draußen sein. Lieber Claude, dein Brief hat mir großen Schmerz bereitet. Ich verstehe nur allzu gut, dass ein Mensch, der darauf brennt, ein unabhängiges Leben zu führen, einmal seine Geduld verliert und sogar außer sich gerät. Dein Ausbruch beweist sogar, dass deine Vitalität nicht zerquetscht worden ist und dass deine Hoffnungen und Ideale trotz der bleiernen Langeweile deines täglichen Lebens nicht abgestorben sind. Ausbrüche sind nicht Zeichen von Abnormität. Nur die Anormalen benehmen sich nicht anormal in anormalen Situationen. Also die erste Bombe war vielleicht eine gute Sache, denn die hat eben den Krieg beendet innerhalb weniger Tage. Die zweite Bombe halte ich für ein Verbrechen. Das war nicht notwendig, dass man 3 Tage später... Was ich sehe, ist, dass in einer Entfernung von uns die Strohdächer der Bauernhütten in Brand stehen und auch an der jenseitigen Seite des Tales der Wald bereits Feuer gefangen hat. Wir können uns nicht erklären, woher diese Wirkungen kommen. Aber bald, nach einigen 10 Minuten, sehen wir, wie aus der Stadt das Tal herauf Gestalten sich auf uns zubewegen. Sie sind geschwärzt im Gesicht, zerrissene Kleider und der gesamte Oberkörper ist wie eine einzige Brandwunde. Du schreibst, du werdest von Japanern immer wieder gedrängt, nach Japan zu kommen und die Anti-Atom-Bewegung dort zu führen. Das ist einfach Unsinn. Es wird schwer genug für dich sein, mit Erfolg dein eigenes Leben außerhalb einer Institution wieder aufzubauen. Das kann dir nur in einer Welt gelingen, deren Sprache deine ist. Und selbst trotz der gemeinsamen Sprache wirst du oft das Gefühl haben, von deinen Mitmenschen nicht verstanden zu werden und diese nicht zu verstehen. Ich bin völlig sicher, dass du in Japan mit Wärme, ja mit Enthusiasmus willkommen geheißen werden würdest. Aber du könntest nicht einen einzigen Schritt alleine tun und du wärst gezwungen, für jedes winzigste und alltäglichste Erfordernis dich auf andere Menschen zu verlassen. In anderen Worten, die Situation würde dich noch unselbstständiger machen, als du es jetzt bist, geradezu infantil. Dazu kommt, dass selbstverständlich niemand eine Bewegung in einem Lande führen kann, deren Zivilisation ihm nicht vertraut ist. Selbst wenn du und die Japaner, die dich einladen, die allerreinsten Absichten haben, und ich weiß, das ist der Fall, du würdest zu nichts anderem werden als zu einer Schachfigur und zu einem Ausstellungsobjekt. Die verschlossene Tür, vor der ich mich jetzt befinde, führt in den Reaktorraum. Ich kann durch ein kleines, rundes Fenster aus rotem Glas hineinsehen. Das typische Bild eines Atomreaktors, der aber seine Geheimnisse im Innern dem Zuschauer nicht preisgibt. Man hört hier dasselbe Summen, das durch das ganze Boot geht. Wir sind nämlich dasjenige Volk der Welt, das 50% seiner Ernährung, man nennt das die Jahresnahrung, aus der Welt einführen muss. Und da wir natürlich das nicht mit Gold bezahlen können, können wir es nur mit Exportgütern bezahlen. Gegen Exportgüter holen wir 50% unserer Jahresnahrung herein. Wir können unsere Exportgüter überhaupt nur erzeugen, auf die Dauer, wenn wir den gleichen billigen Strom wie England und Amerika haben und wenn wir also in der Lage sind, derartige Einrichtungen wie zum Beispiel Elektrizitätswerke auf dieser Basis nach Brasilien zu verkaufen. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir diese unsere Jahresnahrung nicht hereinholen und dann ist natürlich nicht die Alternative, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir hier etwa verhungern. Weil das ist nicht die Alternative, sondern ist die Alternative diejenige, die unsere Voreltern vor 100 Jahren hier hatten. Vor 100 Jahren war nämlich hier in Köln und in Aachen und im Ruhrgebiet, das es noch gar nicht gab, die Alternative für die jungen Menschen, entweder unter ganz furchtbaren Umständen hier zu leben oder nach Amerika auszuwandern. Und dann ist eben einfach die Frage, dass die Hälfte unseres Volkes praktisch das jetzt Lebende nicht war, der jungen Generation eben auswandern müsste. Und daraus folgt eindeutig, dass die Radioaktivität in Luft, Wasser, Boden und so weiter jetzt ansteigt. Ich bin jetzt hier im Kommandoraum der Nautilus und mit mir ist Kapitän Eugene Peter Wilkinson. Captain Wilkinson, wie viele Meilen hat die Nautilus seit ihrer Inbetriebnahme im Januar 1955 unter ihrem Kommando zurückgelegt? We've covered 62,560 miles now. 62,560 Meilen. Und einen großen Teil davon unter Wasser, nehme ich an. Oh, more than half. As a matter of fact, 36,498 miles submerged. Mehr als die Hälfte, und zwar 36,498 Meilen unter Wasser. Auf einer ihrer Versuchsfahrten tauchte die Nautilus bei New London an der Nordostküste der Vereinigten Staaten und kam erst wieder an die Oberfläche bei San Juan in Puerto Rico nach 84 Stunden, eine Strecke von 1300 Meilen. Sind alle Fahrten plangemäß verlaufen? Well, we've never had anything wrong at all. Es sind keinerlei Schwierigkeiten vorgekommen. Thank you. 2. Mai 60. Mir scheint, Claude, es ist dringlicher als je, dass du nun versuchst, deine Lebensgeschichte selbst niederzuschreiben, um die zu gierigen Leute, die dein Leben als eine Fundgrube für Sensationen auszubeuten versuchen, davon abzuhalten, ein unwahres Bild von deinem Leben zu geben. Es wäre tief enttäuschend, wenn das lesende Publikum zu der Zeit, in der deine Autobiografie herauskäme, bereits mit dem Fall Everly übersättigt wäre und Olle Kamelen, und das kennen wir alles schon, sagen würde. Darum mahne ich heute von Neuem, bitte schieb deine Versuche, deine Geschichte niederzuschreiben, nicht weiter auf. Bitte erzähle mir Näheres über dein gegenwärtiges Ergehen und was du dir von der Zukunft erhoffst. Ich warte gierig auf den Tag, an dem wir zwei als gleichermaßen freie Menschen einander schreiben werden. Dein Freund Günther. Ich werde mein Lebtag dankbar sein für unsere Verbindung. Du wirst niemals wissen, wie sehr ich jemanden wie dich benötigt hatte, um mich in meiner Arbeit für meine Überzeugungen lebendig zu erhalten. Für die meisten ist meine Methode der Rebellion gegen den Krieg die Methode eines Verrückten. Aber auf keine andere Weise hätte ich ja den Menschen klar machen können, dass ein Atomkrieg eben nicht nur physische Destruktionen mit sich bringt, sondern den Menschen auch demoralisiert. Es ist mir völlig gleichgültig, was die Menschen von meinem moralischen Charakter denken, wenn ich sie nur stutzig mache und sie dazu bringe, zu begreifen, dass sie diese Sache sich selbst und ihren Kindern nicht noch einmal antun dürfen. Dein Freund Claude. 10日の時、私は爆心地から1.4キロの三菱兵器工場の軒下で休憩していた時です。工場の雑音で爆音がはっきりせずに、ああ、爆音じゃなかろうかと思った瞬間、私の人生。 Als die Atombombe fiel, da war ich in der Stadt etwa 1,4 Kilometer vom Explosionszentrum entfernt. Ich war als Arbeiterin in der Mitsubishi Militärfabrik und ich hörte durch den Fabriklärm das Geräusch des Flugzeugs. In diesem Augenblick fühlten sich mein Gesicht und mein ganzer Körper an, als ob ich einen heftigen Schlag erlitten hätte und ich wurde zu Boden geworfen. Ich habe dann mein Bewusstsein verloren. Für wie lange weiß ich nicht. Als ich wieder zu mir kam, fand ich keinen Menschen um mich herum. Die Fabrik war völlig zerstört. Unter den Trümmern hörte ich mehrere Stimmen von Frauen. Helft mir, helft mir. Aber ich konnte mich kaum bewegen. Ich wollte irgendwie fliehen und ich weiß nicht, wie ich herausgekommen bin. Ich ging durch die Felder und kam zum Fluss Uragami. Dort waren sehr viele Menschen. Viele waren schon tot, andere wollten Wasser trinken. Sie lagen neben und übereinander und konnten sich nicht mehr bewegen. Fast alle waren nackt. Die Kleider waren verbrannt. Es gab kaum einen Platz, wohin ich meine Füße setzen konnte. Am Fluss wollten manche das Blut abwaschen, andere versuchten Wasser zu trinken. Das war eine lebende Hölle. Es ist mit Worten nicht auszudrücken. Ich dachte damals, die Bombe sei auf die Fabrik gefallen oder in ihrer Nähe explodiert. Aber das war ein einziges Inferno. Plötzlich entdeckte ich, dass meine Kleider brannten. Die beiden Ärmel waren schon verbrannt und die Haut an den Armen hatte sich abgepellt. Als ich das sah, bekam ich einen großen Schrecken. Ich wollte zu meiner Mutter gehen. Unser Haus lag etwa einen halben Kilometer entfernt. Ich schaute in diese Richtung und sah, dass das Haus völlig zerstört war und die Bäume umgestürzt waren. Das war das Ende der Welt. August 1960. Zurück zu meinem Buch, mit dem ich am 1. Oktober beginnen werde. Ich werde dich um Rat und Hilfe bitten, namentlich wie ich meine Hemmungen bei der Schilderung meiner angeblich heroischen Taten, supposedly heroic acts, während des Krieges überwinden kann. Wie kann ich das zustande bringen? Denn jeder junge Mann, der das liest, wird ja wünschen, eine militärische Karriere einzuschlagen und wird versuchen, ein Held zu werden. Wie kann ich diesen Mythos zerstören? Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation equal to 20,000 tons of high explosives. That's 2,000 times the power of one of the RAF's 10-ton bombs of orthodox design. 20. September 1960. Lieber Günther, ich habe so viele schlimme Neuigkeiten zu erzählen. In diesen Tagen bin ich geradezu betäubt von der Konsequenz, mit der alle schlechten Nachrichten, die sich auf meine Entlassung beziehen, zusammenkommen. Meine Schwester und meine zwei Brüder sind also gekommen, und die zwei Brüder haben sich von dem Arzt bestimmen lassen, sich doch nicht für meine Entlassung einzusetzen. Umgekehrt beantragen sie ein Indefinite Commitment, eine Internierung auf unbestimmte Zeit. We were ordered to go. Audie Murphy bot mir $250,000 für die Filmrechte. Ich winkte ab und sagte ihm, er sei genauso ein Schwindelheld wie ich. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er hatte damals gerade einen Dokumentarfilm in Europa über Atomwaffen gedreht, und zwar für die Regierung. Keine Angst, Günther. Ich verkaufe uns nicht. Oktober 1960. Entschuldige, dass ich nicht früher geschrieben habe, aber ich hatte versucht, gesetzmäßig mit der Hilfe von Anwälten herauszukommen. Das schlug fehl, weil die Air Force eine Internierung auf unbestimmte Zeit beantragte und dann das Hospital anwies, das Gericht zu benachrichtigen, mich nicht vorzuladen, um mich daran zu hindern, die Sache vor Gericht zu bringen. Am letzten Mittwoch sprach ich mit meinem Arzt und der sagte mir, ich sei in der unseligen Situation sehr bekannt, nein, sehr berühmt zu sein, und ich müsse damit aufhören, gegen Atomwaffen zu schreiben und meinen Einfluss im Ausland durch US-Zeitschriften auszuüben. Er fuhr fort, er könnte nichts dazu tun, um mir zu helfen. Er und der Hospitalstab hätten die Befehle der Air Force und des State Departments zu akzeptieren. Ich fragte ihn, ob sie die Absicht hätten, mich hier zu halten, und er antwortete, ja. Daraufhin traf ich Arrangements durch Freunde, um Hilfe von draußen zu bekommen. Ich floh aus dem Hospital. Jetzt sitze ich fest in einer sehr hübschen Wohnung, die ich nicht verlassen kann, weil die Regierung nun jedermann hinter mir herhetzt. Inger Christensen. Die Atombombe gibt es. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima am 6. August 1945. Nagasaki am 9. August 1945. 140.000 Tote und Verletzte in Hiroshima. 60.000 Tote und Verletzte in Nagasaki. Zahlen, die stillstehen, irgendwo in einem fernen, gewöhnlichen Sommer. Seitdem sind die Verletzten gestorben. Erst viele, die meisten, dann weniger, aber alle. Zuletzt die Kinder der Verletzten, totgeboren, sterbend, viele, ständig einige, schließlich die Letzten. Ich stehe in meiner Küche und schäle Kartoffeln. Der Wasserhahn läuft und übertönt fast die Kinder draußen im Hof. Die Kinder rufen und übertönen fast die Vögel draußen in den Bäumen. Die Vögel singen und übertönen fast das Flüstern der Blätter im Winde. Die Blätter flüstern und übertönen fast mit Stille den Himmel. den Himmel, der leuchtet, und das Licht, das fast seit damals dem Feuer der Atombombe ein wenig geähnelt hat. Die Engländer haben einen Forschungsminister, der heißt Lord Charvel. Er ist früher Professor Lindemann und hat in England Radartechnik gemacht. Ich war früher Entwicklungschef von Telefon und habe in Deutschland Radartechnik gemacht. Dieser Lord Charvel als Forschungsminister hat dem britischen Oberhaus vor 3 Jahren Folgendes mitgeteilt. Gesagt, meine Lords, die Zähmung der Wasserstoffbombenexplosion, das heißt, die Fusion der Protonen und Neutronen zu friedlichen Zwecken wird durchgeführt werden. Ich schätze, hat er gesagt, dass das 10 Jahre dauert, aber allerhöchstens 30. Wenn das erledigt wird, wird Folgendes der Fall sein. Dann wird die Menschheit für alle ihre Zukunft aus einem Liter Wasser, jetzt kommt das mit dem Wasser hier wirklich mal zur Geltung, aus einem Liter Wasser genauso viel Energie herausholen, wie in 20.000 Tonnen Kohle stecken. Also so viel wie in 20.000 Tonnen Kohle aus jedem Liter Wasser. Und das ist die größte naturwissenschaftlich-technische Aufgabe, die der Menschheit je gestellt worden ist. Man sagt, dass die Lösung an verschiedenen Stellen der Welt dicht bevorsteht, dass es nicht 10 Jahre dauert. Und wenn das also jetzt die Energiequellen werden, dann ist etwas ganz Ungewöhnliches und etwas wirklich außerordentlich Gutes über die Menschen gekommen. Präsident John F. Kennedy, White House, Washington, D.C., 13. Januar 1961. Sehr geehrter Herr Präsident, der akute Anlass dieses Briefes ist die heute am 13. Januar aus Waco, Texas kommende Nachricht, dass Etherly durch eine gerichtsmedizinische Expertise für geisteskrank erklärt worden sei. Um so unverblümt wie möglich zu sprechen, ich behaupte, dieses Gutachten widerspricht den Tatsachen. Jeder vernünftige Mediziner weiß, es ist abnorm, während oder nach einer abnormen Situation normal zu handeln. Es ist abnorm, wenn sich jemand nach einem ungeheuren Schock weiter so benimmt, als hätte nichts stattgefunden. Als noch abnormer im medizinischen Sinne müsste gelten, wenn das Benehmen eines Mannes normal bleibt, obwohl der Anlass des Schocks alle Maße und alle Kapazität dessen, was ein Mensch vorstellen, verarbeiten und bereuen kann, überstiegen hat. Und um einen solchen Fall hat es sich hier ja gehandelt, da Etherly Hunderttausende von Verbrannten und eine noch eben wimmelnde Stadt als Asche hinter sich gelassen hat. Wenn er abnorm reagiert hat, hat er angemessen reagiert. Da seine Teilnahme an der Hiroshima-Mission als Verbrechen nicht anerkannt wurde, musste er andere Methoden ersinnen und versuchen, um der ihm zustehenden Strafe teilhaftig zu werden. Es gibt auch ein Recht auf Strafe. Hegel hat diesen Ausdruck geprägt. Und wenn ein Symptom existiert, das charakteristisch ist für den nichtverbrecherischen Menschen, dann ist es gerade dessen Insistieren auf diesem seinem Recht. Genau das hat Etherly getan. Durch seine scheinkriminellen Aktionen hat er versucht, diejenige Strafe, die ihm missgönnt wurde, doch zu erzwingen. Natürlich ist es kein Zufall, dass die Strafe ihm verweigert wurde und dass seine immer versuchte Reue, die, weil keine Reue eine solche Tat bewältigen kann, stets vergeblich bleiben musste, öffentlich als ungerechtfertigt dargestellt wurde. Denn jede als berechtigt anerkannte Reue ist ja zugleich Beweis für ein geschehenes Verbrechen. In anderen Worten, sein Bereuen wäre eine Anklage gewesen, eine Anklage gegen die Hiroshima-Mission und gegen diejenigen, die die wirklichen Täter gewesen waren und die in ihrer unauslotbaren Fantasielosigkeit sogar die Verantwortung für diese Tat übernehmen zu können geglaubt hatten. Oder, um es in den Worten des Geisteskranken zu wiederholen, die Wahrheit ist, dass die Gesellschaft die Tatsache meiner Schuld einfach nicht akzeptieren kann, ohne gleichzeitig ihre eigene, viel tiefere Schuld anzuerkennen. Ich hatte dann noch Gelegenheit, den Schiffsarzt zu sprechen, der etwas Deutsch sprechen konnte. Übrigens der einzige ständige Arzt an Bord eines U-Bootes. Ich fragte Dr. Dobbins, was seine Hauptaufgabe auf der Nautilus sei. zusätzlich meiner regularen Aufgabe als Doktor kontrolliere ich regelmäßig die Menge der Atomstrahlungen, sodass die gesamte Mannschaft niemals einer Gefahr ausgesetzt ist. Besteht denn überhaupt eine Strahlungsgefahr an Bord? Nein, keinerlei Gefahr. Die durchschnittliche Dosis, die ein Mitglied der Mannschaft innerhalb eines Jahres erhält, ist weniger als die erlaubte Menge, die in einer Woche aufgenommen werden kann. Mr. Rowland Watts, American Civil Liberties Union, 17. Februar 1961. Sehr geehrter Herr Watts, wir versuchen nun alles, um zu verhindern, dass Etherly ein Forgotten Man werde. Diese Gefahr scheint akut zu sein, denn der Korrespondent von François, der von seinem Blatt beauftragt worden war, über den Fall Informationen einzuholen, erhielt von dem Director of Public Relations of the Veterans Administration Hospital, Waco, die Abfertigung, den Fall einfach zu vergessen und diese Männer ihre Vergangenheit vergessen zu lassen. Diese Abfertigung bezeugt aufs Schrecklichste, wie recht ich hatte, als ich schon vor langem formulierte, man missgönne Etherly den Besitz seiner Erfahrung. Und als ich den Verdacht äußerte, dass die Ärzte einen Geisteszustand zu erzeugen hofften, in dem Etherly seiner Erfahrung und seiner Erinnerung beraubt wäre. So als wenn es möglich wäre, die geistige Gesundheit eines Menschen durch Annihilierung seiner Erinnerung wiederherzustellen. Völlig unerwartet und ohne nähere Begründung ist Claude Etherly 1962 entlassen worden. Noch im selben Jahr haben er und Günther Anders sich in Mexiko getroffen. Das bloße Fleisch lag da. Und das war dann von dem Staub und dem Dreck sehr oft grau und braun, übrigens auch violett und rot. Sie sahen wirklich aus wie Monster. Vor allen Dingen war das Ganze dazu noch geschwollen. Die Zunge hing heraus, der Mund war geschwollen. Und die hingen so in Trauben aufeinander und marschierten also ganz langsam vorwärts und suchten einfach das nächste Haus und fielen da trotz Gegenwehr einfach hinein. Später gingen sie nicht mehr hinein, sondern auf den Estrich vor dem Haus. Three, two, one, zero. Vom Garten Eden und der Atombombe. Sie hörten eine Montage von Herbert Hofen mit Kardinal Frings, Leo Brandt, Franz Josef Strauß, Theodor Blank, Carolus Schenke, Boris Rajewski, Marie-Louise Kaschnitz, Harry S. Truman, Norbert Lewis, dem Nachrichtensprecher der BBC, Viktor Weisskopf, Peter Wilkinson, Inger Christensen, Dr. Debbins und einem Briefwechsel zwischen Claude Etherly und Günther Anders. Wenn man mir vorwirft, dass ich unverantwortlich hoffnungslos sei, so finde ich das doch immer besser, als unverantwortlich hoffnungsvoll zu sein. Es sprachen Veronika Bayer, Peter Roggesch und Volker Roos. Ton und Technik Otto Fries und Matthias Fischenich. Assistenz Peter Gräser. Regie Hein Brühl. Redaktion Ulrich Theiner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1995.